Schlimmes wird geschehen. Das Böse kommt, wird nicht mehr gehen. Und die Furcht wächst in die Nacht. Tür und Tor sind